Questcast. Die Galgenvögel vom Reichsforst. Teil 4. Knolle wiederholt nochmal ihren Ausruf und meint empört. Das sind sie doch! Das sind doch die drei! Das... Ja, und sie greift eine anscheinend Armbrust, sowas, von ihrem Gurt, der nicht gespannt ist, weil wenn der immer gespannt wäre, dann hätte sie nicht so lange was von dem Teil. Und er hebt ihn leicht und der Rest der Gruppe ist noch so ein bisschen, was? Wer? Was? Wo? Und guckt rüber. Entweder sind sie schon runter vom Wagen gesprungen. Der Führer des Wagens jetzt nicht, der bleibt nach wie vor sitzen. Aber die anderen Weggefährten von Knolle sind wohl mindestens im Begriff davon abzusteigen vom Wagen. Meine erste Frage ist, wo siehst du hier drei? So dick bin ich nicht. Zu ihr direkt? Ja. Ja, stimmt. Wieso kommst du auf drei? Ich bin doch alleine hier. Wo sind die anderen? Kommt raus, ihr Schweine! Ihr Diebe! Weiß ich nicht, ich bin alleine hier. Etwas lauter. Ich bin alleine hier. Und sie dreht sich etwas sachte um zu ihren anscheinend Gefährten und meint dann zu dem in rot gekleideten Mann, ja, hier waren drei Räuber, sie haben mir die Sachen gestohlen, so wie ich es euch erzählt habe. Das ist einer von ihnen gewesen und das war auch diese Kreuzung hier, so ungefähr zumindest. Und die haben meine Sachen gestohlen. Und der Mann in Rot meint dann, ha, hast du dich ausnehmen lassen von Straßenräubern? Naja, wir haben ja gelernt, dass in den Wäldern natürlich häufiger mal Banditen ihr Unwesen treiben. Ja, so haben wir das doch damals in der Gilde schon, wurde uns das doch schon gesagt, dass es gerade Neulingen im Heldengeschäft natürlich passieren kann. Ha, na, und jetzt? Der dritte im Bunde, ein etwas größerer Mann in eine Lederrüstung mit Nieten gekleidet, der einen Vorschlaghammer auf dem Rücken so angebracht hat, äußert nichts außer einem Schulterzucken und stellt sich zusammen mit so in die Reihe. Der Führer des Wagens bleibt nach wie vor etwas verwirrt sitzen und lässt die drei Helden da mal erstmal irgendwie so machen. Ich würde gern mit dem Talent Kriegskunst so ein bisschen, wenn es geht, die müssen die Lage abschätzen, wie gefährlich, wie stark ich die halte. Das kannst du gerne mal probieren, ja. Okay, da habe ich eine 15, also darf hier nichts schief gehen. Oh je. Ja, den Satz. Das lieber nicht. Den Satz. Absolut nicht schief. Den Satz habe ich schon. Kommt 20, ne? So, hast ja. Aufgehört, ja. Das habe ich schon so. Ah, was ist, wenn ich genau mit. Ich hab Mut 13, eine 13 gewürfelt. Das zählt noch als geschafft. Das ist, ne? Okay. Ja. Gleich nochmal volltreffen. Und. Ja, ich habe alle drei geschafft. Wie viele Punkte hast du noch über? Ja, noch 15. Wie meinst du? Ich meine, du hast Kriegskunst? Kriegskunst 15. Bei mir steht 10. Ach, hattest du das höher gesetzt? Ich weiß nicht, hast du die Version 2? Ich habe ja was geändert wegen. Okay, ich dachte das. Ich glaube auch, ist 15 in dem Moment sehr hoch für jemanden, der neu dazu joint, aber ist jetzt in dem Moment erstmal nicht wichtig. Du hast da halt eine Expertise drin. Das ist erstmal in Ordnung. Du von deiner etwas geschützten Situation, du kannst natürlich nicht ganz so viel sehen wie Kuprum, aber du kannst die Situation recht gut einschätzen, taktisch betrachtet. Der Wagen steht und der Wagen wird sich auch A, nicht irgendwie mal fix umdrehen können und B, wird er auch nie nach vorne können, weil halt dieser lustige Baum da, den ihr gefällt habt, da immer noch liegt. Der Händler ist, anscheinend hat er Leute angeheuert, so, also oder drei Helden oder drei Dorftrottel irgendwie. Und die sehen jetzt eher zusammengewürfelt aus. Du würdest schätzen, dass einer vielleicht von denen in Rot so eine Magiertype vielleicht ist, der sich ein bisschen zurückhält. Oh je, außer Magier. Sein snobbisches Verhalten. Er hat übrigens einen Stab in der Hand. Knolle, naja, ist vielleicht jetzt nicht gerade die furchteinflößendste Gestalt, aber sie hat eine Armbrust, die sowohl, wenn sie ein bisschen Zeit hätte, spannen und mit der schießen könnte. Das könnte wehtun unter Umständen. Und der dritte erinnert dich vielleicht ein bisschen an dich. Er ist halt ein großer Typ und hat halt statt einem Zweihänder, so wie du, hat er halt gesagt, ach naja, mit dem Vorschlaghammer kann ich auch alles niedermachen. Der sieht am gefährlichsten aus. Von der strategischen Position seid ihr leicht im Vorteil, weil ihr hochgelegen seid, weil anscheinend bisher nur Kuprum gesehen wurde. Und es ist schon eine etwas bessere Situation für euch, wenn das jetzt deine Fragen beantwortet. Okay, und wie nah stehen die an Wald? Also wie nah kann ich kommen, wenn ich jetzt versuche, dahin zu schleichen? Also du müsstest einen kleinen kurzen Sprint einlegen. Allerdings, den du auch mit einem Sprung von dieser Anhöhe so ein bisschen unterbrechen könntest oder beschleunigen könntest. Aber schleichend wirst du da nicht großartig näher kommen. Also musst du davon ausgehen, da der vier Leute sind, der Fokus so in eure Richtung grob ist, wie sie hingucken, um die zu flankieren, müsstest du viel weiter in eine andere Richtung stehen. Okay, also einen Überraschungsangriff kann ich schon mal vergessen. Flankieren, Überraschungsangriff, wenn du jetzt plötzlich rausgestürmt kämest und irgendwie versuchst, alle umzubringen oder so, ich weiß ja nicht, du hättest schon einen Vorteil, dass du schneller da sein könntest, ja. Wäre halt gut, wenn ich irgendwie mit Ava sprechen könnte. Also, ja. Aber die ist ja irgendwo, liegt wahrscheinlich sogar falsch rum im Grab. Mit Rädern zur Szenerie. Ja, stimmt. Sollte mir einen Hinterkopf behalten, dass ich leise zu ihr schleiche. Das würde ich dann jetzt wahrscheinlich auch machen. Okay, dann mach gerade nochmal fix eine Probe und dann gucken wir mal, was die anderen machen. Das war wie heißt das nochmal? Also Verbergen. Ist hier. Oh, das ist nicht so. 9, gut, das habe ich geschafft. 1. Ist ja schon mal sehr gut. Und 4. Also ich hab's geschafft. Was hast du zusammengewürfelt? 1, 4 und? 9. War das 9? Ja, genau. Okay, also hast du es soweit hingekriegt. Okay, die 2 hast du ja noch über. Du, in der Zeit, wo Kuprum sich da unterhält mit den 3 oder beziehungsweise 4, kannst du dich in sehr niedriger Haltung langsam leise fortbewegen. Sollten allerdings sollten die 3 irgendwie näher kommen, wärst du halt sofort aufgeflogen. Mhm. Okay, also das wäre so bei dir. Wie ist es bei Ava? Ich liege im Gras und kann mich nicht orientieren, weil ich nicht weiß, wo jetzt vorne und hinten ist und versuche irgendwie zu meinen Kameraden Blickkontakt aufzunehmen, aber kann niemanden irgendwo erkennen und höre dann so ein bisschen im Hintergrund, dass Lothar scheinbar vielleicht, ich höre das Flüstern von Kuprum, also das Reden von Kuprum im Hintergrund und höre, dass Lothar sich scheinbar nähert, aber ich kann nichts sehen, es ist einfach viel zu viel Gras und ich bin auch falsch rum, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wo vorne und hinten ist. Ich würde versuchen, auch irgendwie Richtung Lothar mich zu begeben, wenn das ginge, nur weiß ich nicht, in welche Richtung ich am besten robben sollte. Also, ich denke, man grob einschätzen könntest du schon. Du wirst, ja, also, robbst du vor mir weg. Du hast ja die Stimmen gehört, also du wüsstest, wo der Wagen ungefähr sein müsste. Ja, da möchte ich erstmal nicht hin. Da möchte ich erstmal weg von, weil ich möchte also mich mit Lothar beratschlagen. So, ja, dann in seine Richtung. Dann wäre das so parallel, dass du parallel zum Wagen rechts von dir zu ihm rüber irgendwie müsstest. Okay, ja. So. Deswegen gehe ich weiter auf die Leute zu, um den Fokus quasi nach vorne zu bringen und nicht auf die Leute, meine Kameraden hinter mir. Okay. Herr Heldenhaft. Danke. Behalte dich in Erinnerung, falls du jetzt drauf gehst. Aber willst du auch irgendwie besonders leise sein? Das musste ich nochmal kurz erfragen. Ja, natürlich. dann muss ich natürlich auch nochmal von dir eine Verbergenprobe abverlangen. So. 7. 17, aber ich kann ausgleichen. 3 und 5. Jo, habe ich geschafft. Ähnliche Situation bei dir als wie bei Lothar. Du kannst rüberrobben. Sobald allerdings einer von dieser Gruppe, von dieser Helden, Händler, was auch immer Gruppe, näher käme, würde man euch wohl dann wahrnehmen. Und einigermaßen seid ihr auf dem Weg zueinander. Das passt schon einigermaßen. Kuprum möchte ja weiter nach vorne gehen. Und mit den Händen weiterhin vom Körper weg, dass die sehen, dass ich keine Waffe in der Hand halte. Okay, dann erhebt Knolle wieder ihr Wort. Anscheinend ist sie vielleicht irgendwie die Sprecherin der Gruppe oder die am ehesten, zumindest von der Situation, investiert ist, aufgrund der letzten Begegnung mit euch. Sie meint dann, ja, schön die Hände da, wo ich sie sehen kann. Auf den Boden, du Banditensau. Und deutet dann, Bandit, was habe ich getan? Lasst euch, sie spricht wieder so zur Seite, lasst euch nichts erzählen. Der hat mir auch was mit abgenommen. Mein Topf ist weg, meine edlen Erfindungen wurden soweit gestohlen und einiges an Dukaten und ach, alles haben die mir weggenommen. Hier, die waren das. Der offensichtliche Krieger, dem scheint das eigentlich ganz gut zu gefallen, fängt ein bisschen an zu schmunzeln, macht seinen Vorschlag ins Vorschlaghammer lose und tritt 2-3 Schritte schon nach vorne. Der Magier bleibt mit Hände verschränkt noch auf seiner Position. Jetzt wollte ich gerade euch anbieten, dass ich euch helfe, den Baumstamm zur Seite zu ziehen. Ihr greift mich an. Der Krieger wendet nur schmunzelt seinen Hammer. Und Knolle meint dann, mit dem legst du dich lieber nicht an. Jetzt leg dich lieber auf den Boden und dann können wir dich, weiß ich nicht, an Baum binden oder an die Wachen übergeben oder sowas. Nochmal lasse ich mich hier nicht verkohlen von euch. Zwischendurch ruft der Händler vom Wagen, komm jetzt mal bald weiter. Ich habe hier keine Zeit, mir für jeden Banditen auf den Weg zu verhauen. Können wir mal bitte hier, ich muss die Waren jetzt rüberbringen zu der Festung. Die werden auch nicht jünger und es kostet mich hier alles Geld. Und ihr könnt ja mal bitte losmachen jetzt. Ich spreche jetzt meinen Händler direkt an und sage, ich würde gerne das abkürzen, wenn ich den Baum beiseite räumen könnte, aber ich darf ja nicht. Ja, also ein Typ, der einfach so im Wald steht und plötzlich sagt hier einer der Heldin, hier, das muss wohl bei dir sein. Also, ich glaube, verkohlen können wir uns alle schon alleine, mein Freundchen. Ich bin kein Bandit. Sehe ich wie ein Bandit aus? So, ja, und Sinus auch, also einer der Magier, ja, eigentlich schon, ja, würde ich sagen, ja. Und eigentlich? Ja, auch eigentlich schon, auch uneigentlich, auch so eigentlich. Würde ein Bandit euch anbieten, den Baum beiseite zu räumen? Der Krieger von vorne streckt etwas, er ist jetzt, ich sag mal, zwischen 2 und 3 Meter von dir noch entfernt und macht so einen Paw-Move, der zeigt nur mit seinem Vorschlaghammer, den er bestimmt mit 2 Händen tragen muss, deutet da erstmal zu dir und deutet dann einmal auf den Boden. Ich möchte einen Bekehren überzeugen Wurf machen. Was willst du, was genau hast du vor? Die überzeugen, dass ich kein Bandit bin. Also das es wird sehr schwierig sein. Also am ehesten musst du ja Knolle davon überzeugen und die hatte ich ja gesehen und wurde dann. Also du kannst gerne mal das versuchen, ja. Du kannst gerne mal würfeln und dann mal gucken, was bei rumkommt. Also immerhin war er eher der Netteste. Stimmt. Ja, gut. Ja. Gut, dass du nicht da bist. Das Erster Wurf auf MU. Eine 9. Da habe ich 12. Also passt. Zweiter Wurf ist eine 7. Das ist auf IN. Passt auch unter der 10. Und der dritte ist eine 6. Also das passt ist auch. Geklappt. Was war genau, nicht kritisch gut, aber hat geklappt. Okay, was willst du denn Knoller jetzt nochmal erzählen? Dass ich kein Bandit bin, dass ich ja nichts geklaut habe. Dass ich definitiv nichts Böses möchte. Ich möchte denen sogar helfen. Also du äußerst deine Worte und sie weiß ja natürlich, dass du da mit den dreien da standst. Meint dann zu ihren Gefährten dann aber, ach komm, die sind es doch eh nicht wert. Das sind hier irgendwelche dahergelaufene auf dem Wald. Vielleicht sind das hier, ist mir auch egal. Komm, lass uns jetzt gehen. Wir machen diesen blöden Baum da jetzt weg und dann gehen wir halt. Dann komm, jetzt Ron, lass uns los und Sinus hier, komm, wir werden dafür nicht bezahlt, hier irgendwelche Trottel zu verhauen. Wer weiß, wo die anderen sind und ob die überhaupt noch. Komm, lass uns. Sinus, der Magier, fängt etwas an zu lachen. Meint dann, ja, naja, ja, stimmt, wir werden dafür wirklich nicht bezahlt. Und der hat ja auch sowieso wahrscheinlich nichts in seinen Taschen. Räuber verhauen ist ja. Nee, dann lass uns lieber hier. Wir haben doch eine Aufgabe hier. Von dem anderen, hier den Wagen jetzt wegbringen. Dann lass uns das doch lieber. Ron, jetzt komm! Und Ron dreht sich, sagte um, zuckt wieder mit den Schultern. Und ja, ist so, naja, gut, dann halt nicht. Dreht sich um, hat immer noch den Vorschlaghammer in beiden Händen und trottet dann etwas enttäuscht Richtung Wagen wieder zu den anderen beiden. Bin ich jetzt eigentlich mal irgendwann mal bei Arma? Ja, ihr könnt euch jetzt unterhalten. Sei erstmal, was habt ihr euch jetzt eigentlich dabei gedacht, wie das jetzt weitergeht? Meinst du mich? Ja. Ach so, wie sieht's ich meine, das war ja euer Plan. Neuerdings. Ach so. Gestern waren wir noch per Du. Habe ich dich gesiezt? Also Kuprum würdet ihr jetzt zum Beispiel nicht, das ist so weit die Distanz, dass ihr euch da unterhalten könntet, aber ihr beide könnt euch so weit unterhalten. Ja, genau. Sie sind doch jetzt abgelenkt. Wir könnten doch jetzt hin und aus dem Hinterhalt versuchen. Ich habe eine bessere Idee. Die haben einen schweren Wagen. Die wollen jetzt soweit ich sehe, abreißen. Und ich habe gehört, dass sie eine Aufgabe haben. Und der eine sieht mir nach einem Händler aus, der viel Geld hat. Ich würde vorschlagen, dass wir ein bisschen warten und dann den Wagenspuren folgen. Und dann auf eine gute Gelegenheit warten. Aber dann war alles umsonst. Nein, war es doch nicht. Jetzt haben wir haben einiges erfahren und... Ja, jetzt können wir immer noch uns einen Plan überlegen. Was mit Kuprum? Ja, der kommt schon allein zurecht. Und wenn nicht, ein bisschen Schwund ist immer. Ihr Kameradenschweine. Kannst du Kuprum denn ein Zeichen geben? Ich glaube, wenn das sehr auffällig wäre, wenn er jetzt zu mir gucken würde und auf ein Zeichen reagieren würde. Genau, sowas wäre keine schlechte Idee gewesen, irgendwie. Ich würde vorschlagen, dass wir den Wagen, während sie abgelenkt sind, von hinten die Waren schnell versuchen, irgendwie zu klauen und. Du weißt, dass diese Knolle, glaube ich, hinten sitzt. Ist Knolle noch drauf auf dem Wagen oder ist sie auch mit beschäftigt? Knolle ist klauen. Ja, die ist auch mit beschäftigt. Die ist auch Knolle mit beschäftigt. Klauen. Knolle klauen, entführen. Wir entführen Knolle und klauen die Sachen. Die passt bestimmt in den Reissack. Ich weiß es nicht. Ich wäre dafür, dass wir uns anschleichen und uns versuchen, während sie abgelenkt sind, den Wagen. Aber die, ich finde diese Gelegenheit nicht gut. Es sind zu viele Leute, die, die sind gewarnt. Knolle weiß, dass wir in der Nähe sind. Ich würde lieber so unauffällig folgen und auf eine gute Gelegenheit warten. Du hast die bessere Kriegserfahrung wahrscheinlich und kannst das besser abschätzen, schätze ich. Gut, ja, dann bleiben wir jetzt wohl einfach hier im Gras liegen. Das lernt man in der Söldnerakademie. Solange aber Kuprum nicht in Gefahr ist, ich weiß nicht, lassen Sie ihn jetzt in. Wie kannst du das abschätzen? Also mich wirkt es so, als wollten sie jetzt weitergehen. Gut. Dann würde ich sagen, dann verfolgen wir deinen Plan. Gut, dann warten wir jetzt einfach mal ab, was passiert. Ja, die drei, ich nenne sie mal Helden, Neuhelden, die gehen halt weiter zu diesem Stamm. Knolle schimpft in einer Tour herum, ist irgendwie total ungehalten, schon wieder einen von euch dreien angetroffen zu haben. Und hat währenddessen sich aber trotzdem einen Bolzen in ihre Armbrust gelegt. Sie ist noch nicht fertig aufgezogen, aber so ganz trotzdem braten wir doch noch nicht. Und sie beginnen damit, der Händler sitzt immer noch auf dem Karren und bellt irgendwelche Befehle, die eigentlich total unsinnig sind, weil es muss ja einfach nur dieser Baum weggezerrt werden. Die drei beginnen dann nach und nach diesen Baum da wegzuzerren und Knolle wirft ab und an misstrauisch einen Blick nach hinten. Ich muss also doch nicht helfen, obwohl ich es angeboten habe? Nee, die wollen dich nicht dabei haben. Also sie haben nicht danach gefragt. Gut. Wir bleiben versteckt. Harren der Dinge. Lothar. Wie bitte? Hast du versteckt bleiben, ja. Ja, natürlich. Was sollten wir sonst machen? Mit einem lauten Schleifgeräusch ziehen sie diesen Baum erst zur Seite, dann rollen sie noch ein bisschen. Die Straße ist wieder frei. Zu dritt ist das gar kein Problem für die, das zur Seite zu ziehen. Wobei dieser Ron hauptsächlich die Arbeit übernommen hat. Ihm macht das wohl nicht so viel aus. Ist vielleicht nicht so der gesprächigste Typ, aber zupacken kann er wohl ganz gut. Und dann kehren sie langsam zu diesem Karren zurück. Knolle hat, so gut es eben geht, diese kleine Armbrust nochmal aufgezehrt, sodass der Bogen und alles, also diese Apparatur jetzt gespannt ist. So als Vorsichtsmaßnahme. Und dann besteigen sie den Karren wieder, mustern Kuprum weiter und der Händler setzt wohl langsam an, weiterzufahren. Und der sagt auch nochmal, das war jetzt aber wirklich nicht notwendig, diese Blöderei hier, das hier, wie so, also war ja jetzt alles nicht notwendig. Irgendwas von eurer Seite, was ihr machen wollt, oder? Fahren sie jetzt los? Also sind sie jetzt quasi wieder im Aufbruch? Ja. Ich bleib da quasi erstmal stehen. Bewege mich nicht unbedingt. Im Gegenteil, ich gehe eher zurück, aber drehe nicht der Kleinen den Rücken zu, sondern gehe, wenn dann, rückwärtsgewandt zurück, vorsichtig. Weil eine gezogene Armbrust, eine gespannte Armbrust, muss sie nicht im Rücken haben. Das ist eine gute Idee, ja. Sie fahren los. Der Wagen rumpelt los und finde ich diesen blöden, da ist der Pferdekarren. Mensch, hier ist das Geräusch. Jetzt habe ich das nicht gefunden. Und der Pferdekarren rumpelt langsam wieder los. Schon weg. Aber wir können ja jetzt wieder rauskommen langsam. Ja, verschwindet jetzt um die Kurve. So, war ja klasse, unser Plan mit dem Baumstamm. Hat sich ja voll gelohnt. die Arbeit. Auch wenn das euer Verdienst war, dass es nicht gelohnt hat, weil ihr diese Idee habt und es nicht weitergesponnen habt, ich habe es ja von Anfang an bescheuert gehalten, finde ich nicht, dass das jetzt unnötig oder Zeitverschwendung war. Wir haben immerhin etwas herausgefunden. Gut, dann würde ich sagen, berichten wir Kuprum davon und machen uns auf den Weg hinterher. Oder wie siehst du das? Ich würde erstmal so eine halbe Stunde abwarten. Wie, wenn wir, solange es nicht anfängt zu regnen, sollten die Spuren gut sichtbar im Boden bleiben. Und dann warten wir ab, ob sie rast und schlagen dann zu? Oder wie hast du dir das vorgestellt? Kommt drauf an, ich würde sie ein bisschen belauschen. Vielleicht reden sie ja weiter über diese Aufgabe. Die scheint ja relativ wichtig, oder? Oder machst du Katze? Ja, die Mimi ist gerade aufgewacht hier. Oh, wie süß. Ja, ich würde versuchen herauszufinden, was die vorhaben. Vielleicht bleibt da etwas für uns da, oder vielleicht ergibt sich irgendwas. Für euch noch die Hintergrundinformation. Die sind von dem Ort südlich, also von Tannwirk hochgefahren, die Straße Richtung Burg Osenbrück. Okay. Ja. Mhm. Also nicht so weit entfernt. Wenn Kupro möchte, könnte er auch wieder jetzt zu euch dann rüber und dass ihr das dann besprechen könnt. Das also mache ich jetzt. Ihr könnt ja jetzt normal sprechen. Zu schnell wäre zu auffällig gewesen, deswegen ein bisschen Zeit gelassen. Sehr gut. Muss er nicht irgendwie groß auffallen. Ja, also, Kuprum, wir haben beschlossen. Wir? Naja. Du warst einverstanden. Ja, ich hatte ja keine andere Wahl. Ja. Alleine hätte ich nicht zugeschlagen. Ja, das hätte ich ja gerne gesehen. Ja. Ich glaube, es wäre nicht sehr erfolgsversprechend gewesen, aber es wäre wahrscheinlich lustig geworden. Also, wo war ich? Genau, Kuprum, ich habe entschlossen, vorgeschlagen, weil wir sind ja ein Team, dass wir den Wagen mit ein bisschen Abstand folgen, weil dieser Händler sah aus, als wäre er nicht gerade arm. Und da sie von einer Aufgabe gesprochen haben, die sich wichtig anhört, würde ich denen gerne folgen und versuchen, mehr herauszufinden. Das klingt gut. Aber wir sollten vorsichtiger dabei vorgehen das nächste Mal. Wenigstens einer. Entschuldigung. Gut, dann, aber wir sollten nicht den Schutz des Waldes verlassen, würde ich vorschlagen. Sobald wir auf offener Straße sind, haben wir keine Chance mehr. Definitiv nicht. Wir sollten uns im Schutz des Waldes bewegen. Fährten suchen würde ich vorschlagen, dass ich mich auf der Fährtensuche da beteilige. Von der Fertigkeit her, da bin ich gar nicht mal so schlecht aufgestellt, dass wir die Fährte des Wagens verfolgen können. Die haben aber lässt ihr Spuren. Ja, die haben ja keine andere Möglichkeit als diese, also wenn sie jetzt so nur zu Fuß, wäre es kein Problem, dass sie mal irgendwie in den Wald oder sowas, aber die sind ja mit dem Wagen, also die sind quasi daran gebunden, dass sie diese Straße entlang fahren. Stimmt, gibt es keine Abzweigung da, gell? Ja. Nicht so wirklich, also nicht so, vielleicht mal irgendwie ein Holzfäller, der mal einen Trappel fährt, vielleicht mal links und rechts ein bisschen, aber das ist nichts von Karren, nee. Also gut, dann brauchen wir doch, also dich irgendwie Spurfährten suchen oder sowas, oder Spuren lesen. Ja. Nö, es geht nur Nord oder Süd. In dem Das ist ganz dick, so wie ein riesiger Pfeil da lang. Ja, quasi. Also geben wir unser Lager hier auf und errichten uns ein neues oder lassen wir alles so, wie es ist? Und hatten wir hier ein Lager? Ja, unser Feuer ist ja... Wir hatten nur ein Feuer. Brennen. Ja, genau. Gut. Aber unseren Topf und alles, dass wir das langsam wieder einräumen. Ja, das räumen wir ein. Ja. Das müssen wir noch mitnehmen. Jeder seinen Sack Reis, wenn Reis dabei hat. Ja. Hast du noch Reis übrig eigentlich? Ich habe noch ein bisschen Reis übrig. Hast du ein bisschen Reis? Das war so ein Sack von so 2-3 Kilo. Guckst du nochmal rein oder wie? Guckst du nochmal rein oder hebst den an? Was machst du? Wie? Also ich wollte ihn jetzt eingesammelt haben, den Reissack. Nee, quasi, du nimmst ihn nochmal mit und guckst du nochmal rein irgendwie oder machst ihn auf, biegst ihn so ein bisschen ab und sagst, oh, ich hab noch. Ich guck rein und sag dann, jo, ich hab noch was da drin. wo du reinguckst, fällt dir irgendwie was auf, als ob da oben so ein bisschen, weiß nicht, so vielleicht schlieriger Schimmel oder sowas oh. ist? Nein. Sieht so ein bisschen seltsam aus. Okay. Du. Ja, es ist jetzt für mich so ein bisschen die Frage. Ihr wollt in einem Abstand erst los? Also ein bisschen warten, bis ihr die dann verfolgt? Ja, also so, dass aus Sichtweite sind. Wir räumen erstmal unsere Sachen zusammen und gehen dann hinterher, würde ich sagen. Wir hetzen nicht. Ja. Okay. Und immer schön versuchen, uns anzuschleichen, was echt gut klappt. Ist der Reis jetzt komplett verdorben oder ist er eher so nur ein bisschen was nicht in Ordnung? Willst du einmal durch, mit der Hand mal so durch? Oder den auskippen oder was hast du vor? Ich würde sagen, erst mal das, was so komisch aussieht, abkippen. Ich würde es abkippen. Du kippst ein bisschen was von dem Reis so ab und dir fällt auf, dass das nicht Schimmel ist, sondern irgendwie so Haare. Was? Also, wie kommen da Haare rein? Also Fell? Lothars Haustier. Willst du noch weiter ein bisschen abkippen oder? Waren das die Waschbären? Ist das Waschbärenfell? Nee, das ist zu vereinzelt. Also ein Fell ist es nicht. Es sind so irgendwie ja alte Haare, so, wenn man das so sagen kann. Ich hätte gerne mal kurz den Kochtopf zum Reinkippen. Okay. Der steht ja da am Feuer rum. Du schnappst aber den Kochtopf nicht auf dem Feuer, sondern quasi auf kalten Boden und so. Du schüttest den Sack mit Reis in den Topf. Erst kommt eine ganze Weile Reis und dann mit einem Tunk-Geräusch fällt ein abgetrennter Kopf in diesen Topf. Sehe ich das? Ihr steht beieinander, also. Bei den 12 Göttern, was hast du getan? Ich schub's ihn weg, renn's auf den Kopf, auf den Topf zu, mit dem Kopf, nimm ihn in die Hand und schreit, Mia, was hat er mit dir gemacht? Und guck in meine Tasche und grusel da ein bisschen rum und bemerke, dass ich wohl die Tasche vertauscht habe. Und gucke Kuprum böse an. Was? Ich bin völlig irritiert noch. Ich möchte gerade nicht, was passiert. Ich nehme einfach nur mein Bein und trinke den Rest, der noch übrig ist, auf Ex. Weil ich keine Ahnung habe, was ich jetzt damit machen soll. Ich bin völlig irritiert, wo der Kopf herkommt. Ich gucke Lothar an. Ist das ein Kopf von dir? Das ist meine Frau. Die habe ich die ganze Zeit bei mir. Wie kommt die in meinen Reis? Das ist mein Reis, das ist doch offensichtlich. Ja, meint ihr denn, ich rede mit einem Haufen Reis? Was? Ich habe mit meiner Frau geredet. Mir wird ganz schlecht. Mir ist ein bisschen übel. Ich muss ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob sie Bären sind, aber mir wird hier im Hintergrund ganz schlecht. Oh ja, mach mal doch mal eine Probe. Oh. Das können wir schön unterstreichen, indem du fix eine Körperbeherrschungsprobe machst. Oh, da habe ich auch nur 2 drauf. Oh, sehr gut. Ist doch klar, wovon uns schlecht gewesen ist. Oh Gott. Eine 3, okay. Eine 9 und 14. Ja, doch, geschafft. Okay, du kannst knapp einen Würgereiz unterdrücken, ansonsten hättest du deinen Magensaft auf den Waldboden verteilt. Boah, ja, ich schluck's runter. Es kommt hoch, aber ich würgel in meinen Mund und schluck's wieder runter, wie die harte Sau, die ich bin. Boah. Okay, Lothar, was hat das damit auf sich? Ich werde wütend, warum, sehr wütend. Warum trägst du einen abgetrennten Kopf deiner Frau rum? Hast ich du ihn abgetrennt? Ich greife schon nervös an meinem Zweihänder, der am Rücken ist. Und funkel beide böse an und sag, ihr bleibt weg von meiner Frau. Das geht euch einen Scheißtrick an. Aber ich was habe ist denn passiert? Ich habe an diesem Tag genug gelitten. Erst habe ich meine Brüder verloren und dann sehe ich, wie meine Frau mit einem anderen Liebhaber im Bett steigt. Was soll ich denn tun? Ich musste weg. Ich hatte die Nase voll und ich wollte sie bei mir haben. Es geht euch einen Scheißdreck an. Das ist auch schön. Es geht euch einen Scheißdreck an. Ich erzähle euch die Geschichte aber trotzdem. Ich erzähle alles, aber geht euch nichts an. Okay. Ja, ja, ich bin offensichtlich wütend und weiß nicht mehr, was ich will. Das sollte jetzt nicht das Verwunderlichste sein, nachdem ich mit meiner Frau rede. Ich pack sie. Und den Reis haben wir gestern gegessen. Ich gebe ihr einen Kuss. Oh Gott! Und du bist vielleicht, vielleicht ist da auch Zunge dabei gewesen. Oh Gott! Und pack sie in meinen Sack Reis, wo sie auch hingehört, weil der Sack Reis ist natürlich da, um sie trocken zu halten. Oh. Ja, warum man halt so einen Sack Reis mit sich rumträgt. Du hast einen angebrochenen Sack Reis hoffentlich, ne? Weil der andere, der noch zu ist, ist ja dann meiner. Willst du den jetzt noch unbedingt haben? Ich habe den Kopf jetzt reingesteckt. Ja, und ihr glaubt wirklich, ich bin verrückt nach Reis oder was? Wo bin ich hier hingeraten? Ich will doch eigentlich nur ein bisschen Geld machen. Bekloppt bist du auf jeden Fall, so oder so. Ich bin nicht bekloppt, sie lebt doch noch. Was? Ihr habt ihr noch, sie noch nicht reden hören? Nein. Ich rede doch Tag und Nacht mit ihr, als ob ihr sie nicht reden hören würdet. Ihr seid doch verrückt. Guck rum, ich glaube, weiß nicht. Muss mich mal ganz kurz zurückziehen. Wir sollten uns das vielleicht nochmal überlegen. Was? Nichts. Alles cool, Luther. Du bist der Beste. Mir gefällt dein Ton nicht. Ich habe noch so einen ganz kleinen Fisselrest Wein. Möchtest du den haben vielleicht? So? Jetzt überlegt euch ganz genau, was ich hätte gerne einen Schluck Wein zu desinfizieren. Ich gebe dir so den Wein rüber. Aber danke. Es ist nicht so viel drin. Das ist mein letzter. Mir reicht ein Schluck zu desinfizieren. Und ich reiche dir die Flasche zurück. Okay, danke. Ich brauche auch bald wieder Alkohol, weil ich habe nicht mehr. Ihr Säufer nennt mich verrückt. Das Lustige ist, er hat sogar zwischendurch mit seiner Frau gesprochen, er hat das nur nicht kommentiert. Er hat, glaube ich, irgendwas. Ich dachte, er redet mit seinem Reis. Ich dachte, der ist halt so oder so bekloppt, aber. Oh Gott. Er hatte mit dem Sack Reis gesprochen, ja. Ja, aber wir dachten, der hat einen Schaden. Ja, ich dachte auch. Habe ich natürlich jetzt nicht. Nee, ist so. Wow. Jetzt ist ja alles logisch, jetzt macht es ja Sinn. Oh, einer abgefuckter als der andere bei euch. Eieiei. Also ich bin ja eigentlich nur eine Spielerin. So schlimm ist es ja nicht, aber... Uff. Okay. Ihr habt kein Recht, mich über mich zu urteilen. Nein, Luther. Alles gut. Wir sollten da uns ist jetzt noch sammeln. Platz in meinem Beutel, gell? Ich wollte nur mal so anmahnen. Du drohst uns? Ich will euch nur da anmerken, was ihr jetzt tut. Macht nichts Dummes. Wir sind doch ein Team. Wir sind doch eine Gruppe. Wir gehören doch zusammen. Wir müssen doch zusammenarbeiten. Das ist alles, wenn das für dich in Ordnung ist, Luther, dann freuen wir uns für dich. Wenn du damit glücklich bist. Ich weiß jetzt schon, dass ich die nächste Wache halte, weil ich Angst habe, dass sie mir dann in der Nacht die Kehle durchschneiden. Ich wollte eigentlich den Sack Reis klauen. Ich bin ja ziemlich froh. Die Frage ist eher, trauen wir uns zu schlafen und schneidest du uns die Tequila durch? Ja, ich bin absolut vertrauensselig. Ja. Du hast den Kopf deiner Frau im Reis. Du redest mit dem abgetrennten Kopf deiner Frau im Reis. Sie wäre damit einverstanden. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sehr sicher, dass sie damit einverstanden wäre. Ich dachte, ich habe schon alles gesehen, aber das übertrifft wirklich alles. Gut. Jetzt ist so viel Zeit vergangen, wir haben so viel geredet. Was machen wir denn jetzt? Ja, ich stehe immer noch kopfschüttelnd da. Ich bin völlig vom Plan abgekommen. Ich versuche die Sachen zu überspielen, steckt er der Kopf. Überspielen. Schönes Wetter mach heute, so, ne? Ja, ja. Mach jetzt so, als wäre nichts gewesen. Nimm meine Hand von meinem Zweihänder, tu den Beutel wieder an meinen Gürtel schnallen und rede so. So, damit, wenn das jetzt geklärt ist, dann lasst uns jetzt unsere Aufgabe hinter uns bringen. Ihr seht irgendwie so blass aus. Ist ja, irgendwas? Mir steckt das ein bisschen auf den Magen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch immer noch, oder nehmen. Schon wieder Hunger, muss ich dazu nochmal bestehen. Wie aber nicht Reis. Ja, Reis erstmal nicht mehr. Ja, eure Lebensmittelvorräte sind drastisch zur Neige gegangen, seltsamerweise, ja. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ich hatte noch mich in Sicherheit gewegt, dass ich noch im Reis habe. Ja, wir wurden ja schon vor zwei Tieren ausgebeutet. Ja. Zwei Tiergruppen. So, gut. Vielleicht haben sie dann was zu essen auf dem Wagen. Das wäre ziemlich gut, weil ja. Langsam aber sicher. Und Alkohol brauche ich dringend, denn ich habe nichts mehr. Also ich nehme mal an, dass das war eine Pferdekutsche, oder? Ja, muss ja sein, gell? Da war vorne ja, ein Pferd dran, ja. Ja, klar. Ja, eigentlich logisch. Bei Magiern weiß man ja nie. vielleicht haben sie solche magischen, selbstfahrenden Wegen. Ne? Ein Zauberpferd. Das ist ein Zauberpferd. Aus Metall. Ich nehme an, dass sie, da es noch früher Morgen ist, dass sie wahrscheinlich erst losgelaufen sind und deswegen so schnell keine Rast machen. Und dass wir uns lieber nicht darauf verlassen sollten, dass wir jetzt von Wagen Essen kriegen, sondern jetzt auch irgendwie, während wir am besten der Spur folgen, dass wir irgendwie ein bisschen nach Essen Ausschau halten. Die Annahme ist soweit von dir richtig. Die Tanwerk, die Siedlung, ist nicht so weit von euch entfernt. Ich tue mich immer ein bisschen schwer mit mit Meilen. Das sind ja wenige Meilen. Wie viel ist eine Meile? Wie viel ist denn das in Kilometer? Oh Gott. 1,6, glaube ich. Sowas. Ja, keine Ahnung, so ganz seltsam. Okay. Also das sind dann vielleicht 5 Kilometer oder sowas. Also nicht, oder noch weniger. Also viel ist es nicht. Rechnet mal 80 durch 55. Sekunde. So genau brauche ich es nicht. Ich brauch das ja nicht. 55 Meilen pro Stunde sind 80 km/h. Die sind ja früh gestartet, das schon. Und die werden für sich selber ja wahrscheinlich nicht so viel mitgenommen haben, das stimmt. Aber wer weiß, was die alles verkaufen in dieser Burg Osenbrück. Jetzt, ihr seid ja noch relativ am Anfang des Waldes. Ihr könnt da jetzt, ja, ihr könnt euch dann losmachen und das auch eine ganze Weile verfolgen. Ihr habt ja jetzt eine ganze Weile in Schock da gestanden. Ein bisschen Zeit ist wohl vergangen und dann, könntet ihr die Zelte abbrechen, los und auf dem Weg schauen, ob ihr nach was Essbarem, ob ihr das am Wegesrand irgendwie nochmal seht. Ja, gut. Dann packen wir schön alles ein. Ich packe den Topf ein, weil ich da ja gestern mir unter die Fittiche genommen habe. Wir spülen den vorher nochmal kurz im Fluss aus. Bitte. Ich habe sogar eine kleine Seife dabei. Also das können wir gerne benutzen und es auch nochmal selbst waschen. Oh. Ich möchte mich nicht waschen, ich bin... Nee, du möchtest das an dir haben, das Gefühl. Ja. Ja. Oh. Für mich ist sie immer noch wunderschön. Wie am ersten Tag. Oh, hat sich nicht verändert. Ihr fangt an, euren Weg gen Norden fortzusetzen. Seid noch so eine Stunde im Wald ungefähr. Und dann wird das Ganze sehr licht im Reichsforst. Ihr seht erst in weiter, weiter Ferne, dass da noch ein Stück Wald die lichte Stelle durchtrennt. Wohl etwas vor dieser Burg Osenbrück, die ihr in weiter Distanz sehen könnt, ist da dieses kleine Waldstück noch. Also den Wagen könnt ihr unmittelbar jetzt gerade nicht sehen durch die Kurven. Aber die sind den Weg gegangen. Also da könnt ihr ziemlich sicher sein. Ihr seht dann, guckt dann auch mal auf den Boden und seht dann auch, ah, okay, das ist wohl eine Wagenspur, die sich da mal durch den Schlamm mal so durchzieht. Ohne dass ihr jetzt irgendwie eine Probe drauf, also das sieht man einfach. Und ja, geht so eine ganze Weile, guckt links und rechts, macht doch mal bitte eine Probe, weil ihr ja am Wegesrand nur so guckt, und zwar auf Pflanzenkunde. Ach da. Was? Ohne eins? Oh je. Ah, nee, ich hab's nicht geschafft. Ich hab's auch nicht geschafft. Beim dritten habe ich eine 19 auf K.O. Oh. Hab aber 10, hab aber 10 Punkte auf die Fertigkeit. Also hat's noch gepasst, okay. Ja. Ihr steunert den Weg entlang. Und der zweite Wurf war eine 1. Ja, und du findest auf dem Weg Einbeeren, die für, also so ungefähr anderthalb Handvoll. Das heißt, du könntest selber damit das, so also eine Handvoll als Frühstück ganz gut gebrauchen, die andere Handvoll könntest du verteilen oder bist selbstlos und verteilst alles. Du kannst auf jeden Fall einen kleinen Snack hetze dabei. Also die eine Handvoll nehme ich selber, die andere gebe ich aber. Oh. Danke. Hallo, was ist mit mir? Du hast deinen Reis mit dem Kopf. Der, guck mal, Reis ist für mir. Ja, kannst du ja auch essen dann. Ja. Ja, passt doch. Und ne, also danke, ich nehme die Beeren und fress die sofort, weil ich habe einfach... Ich schnappe nach den Beeren. Sag mal, sind meine. Behalte deine Griffel, wo ich sie sehen kann. Schaffe ich das? Erwische ich die? Kann ich auf was würfeln? Wir können beide mal auf Geschicklichkeit gegeneinander würfeln. Oh, Geschicklichkeit? Wie ist es denn? Hä? Ah, Geschicklichkeit ist so ein Haupt... Fingerfertigkeit, so. Entschuldigung. Ach so, ja. Fingerfertigkeit, ah ja. Wo ist es denn? Ganz oben da. Das geht einfach fixe Probe. Ach so, FF war das, gell? Ja, aus dem FF. Ah, hab ich auch 8. Tja. Ah, 11. Ava? Ich hatte eine 8 und hab 12 drauf. Okay. Also, ja, ich hab's geschafft. Du kriegst keine Beeren. Nee. Ach, scheiße. Meine. Geh weg zu deinem Reis. Pack mich nicht an. Das Wetter hat bisher ganz gut gehalten. Leider gesellt sich ein kleiner Regen dazu. Ja. Das auch noch. Ich nehme den Topf als, als Helm, damit meine Haare, weil ich meine Kapuze ist ja kaputt. Und ja. Ich setze den Topf so über meinen Kopf. Damit der ganze Umhang ist kaputt. Ja, mein Umhang meine ich ja. Das ist ein kleiner Rest. Verbrannter Rest, ja. Mehr nicht. Ja. Ich hau einmal auf den Helm drauf. Auf den Helm. Was sollte das? Ja, also, das kommt davon, wenn du mir keine Beeren abgeben willst. Ich habe noch 2-3 übrig und gebe sie dir. Bitteschön. Ich bedanke mich nicht. Ich in einen Haps verschlingen. Du hast einen Flegel. Ich gebe doch gerade so ungerecht mit mir um. Als hätte ich euch irgendwas getan. Weiß gar nicht. Du hast uns doch nicht das verschwiegen, dass du in deinem Reis was konserviert hast. Nein. Ich habe auch nie gesagt, dass ich keinen Kopf da drin habe. Ihr solltet ihn gründlichst untersuchen. Ich glaube auch. Hast du denn noch andere Körperteile von Menschen bei dir? Ich habe so einige Körperteile an mir. Wow. Aber von anderen. Wow. Oh, wow. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ihr denkt. Aber ein Arm ist für mich auch ein Körperteil. Ein Arm? Ja, ein Arm und ein Kopf und Füße. Diese Unterhaltung. Lieber Arm dran, ist Arm ab, ne? Guck mal. Ja. Das ist ja schon auf dem Eis, was das betrifft. Okay, gut. Es gesellt sich so zu dem leichten Regen auch etwas Zug. ein bisschen Wind. Ihr seid ja durch den Wald nicht mehr so geschützt. Das heißt, wenn ihr dünnere Kleidung habt, ist das jetzt nicht so schön. Auch durch das Schlafen auf dem Waldboden und so. Ob ihr euch da mal einen sogenannten Dumpfschädel zuziehen könntet. So abwegig ist das nicht. Das ist so die Erkältung in das schwarze Auge. Oh. Ja, je nachdem, wie dick ihr euch so in Klamotten, also da der Umhang da mal fehlt und naja, ihr so im Freien die Straße entlang geht, müssen wir mal gucken. Ihr folgt dem Weg weiter. Ihr werdet wohl, bevor es dunkel wird, auch diese Burg Ursenburg erreichen. Seid, wenn ihr zügig geht, wahrscheinlich auch in der Lage, den Wagen zu überholen. Und der Wagen würde wahrscheinlich noch im selben Tag ankommen und ihr müsstet einen Gewaltmarsch vorlegen oder einen zügigen Marsch, um die zu überholen. Weil wenn die nicht zufälligerweise irgendwie stecken bleiben oder eine Pause machen oder sonst irgendwie was, werden sie, bevor ihr den Wagen erreicht, dann die Burg erreichen. Von der Distanz jetzt, wie ihr das halt eingeschätzt habt. Okay. Gibt es mehrere Wege von der Burg weg oder nur einen Weg zurück bei uns vorbei? Dir ist schon geläufig, dass die Burg mit einer weiteren verbunden ist. Du weißt jetzt nicht, mit was für einer Straße, aber die sind schon verbunden. Also da führt schon irgendwie ein Weg noch weiter hoch und der endet wohl nicht da. Du kannst aber natürlich mal... Ich guck mal kurz in deinen Bogen. Ich guck gerade auf der Karte hier, das ist irgendwie ganz schlecht zu erkennen. Es gibt doch hier so eine Geografie. Mach doch mal, wenn du das genauer wissen willst, wirklich kannst du eine Geografie... Wurf probieren. Nein. Das fand ich da ziemlich schlecht. Weg ist es. Was hast du da? Null. Ich habe 3. Ich könnte versuchen. Ihr könnt euch überlegen, ihr könnt es natürlich mal überlegen. Ja, wir können es ja mal machen. So. Das ist halt wie ein bisschen Lage abzuchecken. Meine Frage ist jetzt quasi dahingehend, wie groß ist die Chance, dass wir auf dem gleichen Weg wieder zurückkommen und wir uns in diesem kleinen Wald, der noch da kommt, vor der Burg, eventuell quasi aufhalten können, bis sie zurückkommen? Das kannst du dir stückweise selber sogar beantworten mit den Informationen, die ihr bekommen habt. Also ich glaube nicht, dass sie zurückpendeln. Eben. Also die haben den Auftrag eben bei der Burg. Deswegen würde ich jetzt mal zugucken, dass wir so schnell wie möglich zu dieser Burg kommen. Aber der Regen, der peitscht uns doch so ins Gesicht. Man sieht ja kaum Regen. Vorsicht. Okay. Ja, ich nehme einfach meinen Brillen und setze die auf, weil damit der Regen mir nicht so in die Augen peitscht. Jetzt ist noch verschwommen. ich würde mich einmal an den Weg halten und also so eine Burg wird mir jetzt, glaube ich, nicht etwas verpassen. Ja, wenn ihr den Weg entlang geht, ja. Und da das bei dem Regen wahrscheinlich sie irgendwo sich drinnen aufhalten, werden wir so wahrscheinlich irgendwie nicht die Gefahr laufen, in sie reinzulaufen, sondern so, dass wir den Wagen finden. Mhm. Und da können wir auch mal gucken, ob wir irgendwas finden, was brauchbar ist. Meinst du, das ist sicher? Ich bin mir da nicht so. Ja, was schlägst du denn vor? Ich höre immer nur, nein, aber keine Gegenvorschläge. Ich ja nicht. Welchen? Mit dem Baumstamm. Frontal angreifen. Nein, von hinten. Während sie abgelenkt sind, hätte ich die Sachen vom Baum. Da hätte ich 1 oder 2 vielleicht schlagen können. Aber da ist immer noch der mit dem Hammer, der mit Kuchen war. Die waren doch abgelenkt. Aber du, wie schnell willst du? Du kannst nicht innerhalb 3 Sekunden. Kuprum hätte mit der gequatscht und dann hätte das alles geklappt. Die machen natürlich, wenn sie sterben, keine Geräusche. Sterben? Du willst immer alle töten? Was ist mit dir? Ja, was willst du denn? Willst du dir auf den Kopf hauen oder was? Wie willst du die Leute außer Gefecht setzen, ohne dass die anderen mitkriegen? Sie haben den Baumstamm, sie waren am Baumstamm, sie haben nicht geguckt. Dann hätte ich die Sachen geklaut in der Zeit. Meinst du, wenn da 2 nebeneinander stehen oder so? Nicht mitkriegen, wenn von einem irgendwas geklaut wird? Nun gut, dann kommt halt dein Plan. Die Taschendiebstahlfertigkeiten an. Und die sind ziemlich, ich bin ziemlich gut da drin. Aber vertrau dem Mann mit dem Kopf im Reis, haben sie gesagt. Tut mir leid, aber wenn der Mann mit dem Kopf im Reis immer noch die vernünftigsten Vorschläge bringt, dann sagt das einiges über die Gruppe aus. Ja, das stimmt allerdings. Nein, aber hätte, also hätte, ich bin einfach vorsichtig. Also theoretisch wäre das wohl möglich gewesen, hättet ihr auf euch aufmerksam gemacht und euch so abgesprochen, hätte das wohl ein Plan sein können, auch dass Ava in eine größere Schleife geht und dann von der Seite irgendwie Sachen vom Wagen klaut. Ob das jetzt alles geklappt hätte, sei dahingestellt, aber das wäre wohl irgendwie machbar gewesen. Ja, aber wieso Risiko, wenn man auch auf sicher gehen kann? Die rennen uns ja nicht so schnell weg. Also die sind nicht sehr unauffällig. Gut, du bist ein Handfester. Du gehst vor, ich laufe dir einfach hinterher. Du machst das schon. Dann drehe ich mich um, ihr seid weg. Nein, wir sind doch eine Gruppe. Wir gehören zusammen. Bin mir aber gespannt. Also legen wir jetzt einen sehr schnellen Tagesmarsch vor. Auf. Thank you.